Hallo und herzlich willkommen bei Lose to Win, der Podcast, in dem du hören wirst, warum Verlieren gut ist und du dabei immer gewinnst. Heute wirst du hören, wozu Loslassen so wichtig ist und wie man dabei doch weiter festhalten kann und warum man beim Kämpfen eigentlich eh schon verloren hat und wozu es wichtig ist, in neue Dinge zu vertrauen. Lose to Win, verlieren um zu gewinnen. Du kannst es auch. Viel Spaß beim Hören und bleiben. Wie ging es nun weiter mit der neuen Konstellation? Mein Mann mit seiner Freundin und ich, die noch immer im Haus wohnte. Nach längerer Suche fand ich ein Haus zur Miete, genau zwei Straßen weiter. Wunderschön und eigentlich ein bisschen zu groß für uns drei, also das Kind, den Hund und mich. Doch wollte ich unbedingt in der Nähe des Vaters meines Kindes wohnen. Nicht etwa, um ihn zu kontrollieren, nein. Definitiv nicht. Ich wollte, dass unsere Tochter immer, wann sie wollte, zu ihrem Papa konnte und umgekehrt. Meine Tür wird immer offen für ihn sein und unsere Tochter braucht nur 5 Minuten bis zu seinem Haus. Ich beschloss, fast alles in der Villa zu lassen. Außer meinem Bett und ein paar Möbeln wollte ich nichts mitnehmen, denn wir hatten, als wir einzogen in das Haus, alles ganz passend zueinander gekauft und das neue Haus wollte ich gern neu einrichten. Über das Jahr hinweg haben wir unserer Tochter erklärt, dass Mama und sie und der Hund bald in ein anderes Haus ziehen, sie aber immer und zu jeder Zeit zu Papa könne und er sie immer besuchen kommt. Wir sind oft mit ihr zu dem neuen Haus gegangen, das wir ziehen werden, damit sie sieht, dass Papa immer in greifbarer Nähe bleibt. Sie ist gut aufgenommen und ich denke, heute war die beste Entscheidung, nichts überstürzt gemacht zu haben, nicht in einer Nacht- und Nebelaktion das Haus verlassen zu haben. So fing ich an, die Kartons zu packen und mit jedem Teil, das ich einpackte, verabschiedete ich mich auch ein bisschen von dem Traum, den ich hatte, von einer harmonischen Familie, von großer Liebe und dem perfekten Familienmodell, an dem ich so lange festgehalten hatte. Jeden Tag brachte ich ein wenig mehr ins neue Haus und ließ ein paar Erinnerungen zurück. Fast zur selben Zeit meines Auszuges stand mein Mann vor mir. Er fragte mich, du, wär's schlimm, wenn meine Freundin einziehen würde? Definitiv wäre das nicht schlimm, ich würde es sogar gut finden. Dann bist du in dem großen Haus nicht so alleine, entgegnete ich ihm. Und so kam der Tag, an dem ich an meinem geparkten Auto auf dem Hof stand und seine Freundin mit dem ihren vorfuhr. Sie hatte eine wunderschöne alte, antike Kommode in ihrem Kofferraum geladen und ich war gerade dabei, die meine irgendwie aus dem Haus zu bugsieren. So half sie mir, meine hinauszutragen und ihre hineinzutragen. An den Platz, wo vorher meine stand. Auch heute noch muss ich darüber lachen, denn das ist oft der Punkt der Geschichte, wenn ich sie erzähle, an dem ich die meisten verzerrten Gesichtsausdrücke ernte. Wie, du hast den neuen Truller deines Mannes auch noch die Möbel ins Haus getragen? Fragt mich unlängst eine Bekannte ungläubig und hat den mimischen Ausdruck von Ekel im Gesicht. Mir als Mimikresonanzberater, der darauf geschult ist, auch die kleinste Mikroexpression zu erkennen, sprang dieser Ausdruck natürlich sofort ins Gesicht. Na, selbstverständlich entgegnete ich, warum denn auch nicht? Fragte ich sie. Wir hatten doch unsere Zeit und nun haben die beiden ihre. Dass du überhaupt mit der redest und ihr auch noch hilfst, ich könnte das nicht, sagt sie. Warum? Warum könntest du das nicht, frage ich sie. Oder eher, warum willst du es nicht? Denn Können hat mit Wollen ja wenig zu tun. Na, weil sie die Neue ist und weil sie noch dein Mann ist und weil es doch auch dein Haus ist, antwortete sie. Nun, da komme ich nicht umhin, mich zu fragen, ist es denn mein Recht, den neuen Menschen, der meinen Mann glücklich macht und noch dazu in Zukunft maßgeblich an der Erziehung meiner Tochter beteiligt sein wird, aufs Schärfste zu verurteilen und voreingenommen zu sein und gleich standardgemäß unfreundlich zu sein, nur weil wir diese Ehe in den Sand gesetzt hatten? Was hat denn der neue Partner damit zu tun? Klar kann man jetzt sagen, aber nur ich bin gut für meinen Ex, aber nur ich bin gut für mein Kind, aber nur ich, Punkt, Punkt, Punkt. Da sind wir wieder bei meinem schön schlüpfrigen Wort, Ego-Wichserei. Wenn ich ein wenig weiter denke, wird diese Frau einmal in der Woche und jedes zweite Wochenende mit meiner Tochter Kontakt haben. Ich kann das jetzt so gestalten, dass ich ein grundsätzlich schlechtes Gefühl habe, ihr misstraue, ein Krieg führe, der nur dazu führt, dass mein Kind in einen Loyalitätskonflikt kommt, wie die Kinder in so vielen Trennungsgeschichten, die ich höre. Oder ich nehme die Situation an und lerne damit zu leben. Auch an dieser Stelle möchte ich dir gerne drei Beispiele erklären, wie wichtig es ist, einmal die Perspektive ändern zu dürfen, um den Lauf der Dinge ändern zu können. Ein erstes Beispiel. Ich weiß genau, dass meine Freundin immer anderer Meinung ist. Ich frage sie einfach gar nicht mehr nach ihrer. Jetzt frage ich dich, woher weißt du genau, was ihre Meinung ist? Du vermutest es. Du weißt es jedoch nicht. Denn das kann nur sie wissen. Spekuliere nicht. Frage sie direkt, aber freundlich. Ein zweites Beispiel. Ich kann eh nicht mit ihm reden. Er hat immer das letzte Wort. Überlege einmal, wie du mit ihm sprichst. Bist du zum Beispiel bestimmt oder vorwurfsvoll? Verschleierst du deine wahren Gefühle wie Verletztsein oder Hilflosigkeit vielleicht hinter Wut? Was würde sich ändern, wenn du statt immer willst du recht haben, sagst, ich akzeptiere, dass du eine andere Meinung hast. Magst du auch die meine dazu hören? Ein drittes Beispiel. Wieso sollte ich nett sein zu der neuen Freundin meines Mannes? Sie setzt sich jetzt schön ins gemachte Nest. Willst du wirklich einen Streit mit der Frau, die dein Kind mit großziehen wird? Willst du dich jedes Mal ärgern, wenn du sie triffst? Und das wird sehr oft sein. Verschließ dich doch nicht der neuen Person. Gib ihr eine Chance, dass du sie kennenlernen kannst und denk dabei an dein Kind, nicht an dich. Ja, und ich? Ich ließ los und hielt doch weiter fest für mein Kind, nicht für mich. Natürlich war eine Trennung ohne Kind etwas anderes. Ohne Kind verbinden eine Erinnerung an eine schöne Zeit und ich finde es immer sehr lustig, wenn ich manchmal meine erste Jugendliebe, mit der ich 3 Jahre zusammen war, beim Einkaufen treffe. Das ist jetzt mehr als 25 Jahre her und ich erinnere noch immer, wie er küsste oder wie ich damals neben ihm aufwachte in seinem Jugendzimmer. Ich weiß, wie er ist und wie er geht, wie er lacht und wie er beim Fußballspielen aussah. Und doch gehe ich im Einkaufsmarkt an ihm vorbei und sage nur, hallo. Obgleich uns so viele schöne Momente und Vertrautheit einst vereint haben, bleibt jetzt nur noch ein Hallo. Und das ist total okay. Man hat losgelassen, es gehen lassen und das ist gut so. Uns verbindet ja nichts mehr, außer die Erinnerung an schöne Momente. Jedoch, mit Kindern ist das was anderes. Das Kind wird ein Paar immer verbinden. Es ist immer das Resultat von 2 Menschen, die sich einst sehr nahe gestanden haben. Man wird sie immer bis zum Tod gemeinsam haben. Und solange die Kinder noch klein sind, auch die Verantwortung für sie. Du hast jetzt 2 Möglichkeiten. Die erste ist, du lässt los und verschließt dich einer gütlichen Einigung, wirst Einzelkämpfer gegen ihn, seine neue und die neuen Umstände. An dieser Stelle kann sich auch jeder vorstellen, wie viel Kraft das kosten wird und wie sehr wir das Kind dafür instrumentalisieren werden, für unseren Schmerz dieser Trennung. Wie sehr das Kind in einen Loyalitätskonflikt kommen wird. Denn Kinder lieben immer beide Elternteile. Wird es nun von einer Seite oder gar beiden manipuliert, dürfen wir gerne in der Literatur über die Ätiologie von Bulimia nervosa, Bulimia, Anorexia, Borderline oder anderen Störungen lesen. Das sind schlimme Beispiele, jedoch denke ich, dass man das an dieser Stelle auch ansprechen sollte. Wir haben die Verantwortung für unsere Kinder, nicht nur für ihr körperliches Wohl, sondern genauso für ihr seelisches. Möglichkeit 2. Du lässt los, hältst aber fest. Du lässt den Gedanken los, diese Ehe oder Beziehung retten zu können, indem du kämpfst. Meines Erachtens nach ist etwas, um das ich kämpfen muss, das als Grundstein jeder Beziehung da sein sollte, nämlich Liebe. Nicht existent. Du darfst dich fragen, was du denn eigentlich vermisst oder was es ist, was dich gedanklich berührt, wenn du an diese Trennung denkst. Vielleicht werden es Gedanken sein wie, werde ich den Alltag vermissen? Und die damit verbundenen Sicherheiten? Mag ich die Bequemlichkeiten der Vertrautheit? Mag ich die Annehmlichkeiten, die aus dieser Beziehung resultieren, wie Geld, Haus, Autos? Habe ich Angst vor neuen Beziehungen oder neuen Menschen? Kann ich das alleine überhaupt schaffen? Nun, ich denke, die wichtigste aller Fragen, die man sich stellen darf in solch einer Situation vor oder in einer Trennung ist, liebe ich meinen Partner? Seinetwillen, weil er ist, wie er ist, wer er ist, mit all seinen Facetten. Liebe ich diesen Menschen noch? Ich konnte diese Frage für mich mit Nein beantworten. Und ich ließ alle Gedanken los und hielt fest, indem ich den Kontakt zu allen Beteiligten positiv gestalte. Und das ist das, was ich auch immer noch tue. Nach dem Einzug der Freundin meines Mannes kam sie auf mich zu und zog eine kleine rote Tasche aus ihrer Handtasche. Sie legte sie mir in die Hand und sagte, ich habe da mal eine kleine Erste-Hilfe-Tasche besorgt, die in die Handtasche passt. Wenn wir mit der Kleinen unterwegs sind und mal was ist, dann hat man gleich was zur Hand. Es rührt mich noch heute, dass sie das gemacht hat, denn nicht mal ich als Mutter meiner Tochter hatte so etwas jemals in meiner Handtasche. Ich vertraue ihr und auch meinem Mann. Und Vertrauen kann nur entstehen und wachsen, wenn man es zulässt, sich darauf einlässt und sich nicht von vornherein nur negativen Gedanken denkt. Ja, ich bin verletzt. Ja, ich bin bis auf die Grundmauern enttäuscht. Und hier auch wieder das Wort enttäuscht. Ich wurde vermeintlich getäuscht. Mein Selbstwert ist mit der Trennung am Boden angelangt. Es ist ja alles ganz schrecklich und grausam und wird nie wieder gut. Ja, denke das, geh da durch, heule, betrinke dich, schimpfe. Aber sei dir gewiss, es geht vorbei. Die Erde wird nicht aufhören, sich zu drehen und morgen kommt, ob du es glaubst oder nicht, auch wieder ein neuer Tag. Ich denke, dass Vertrauen die Grundvoraussetzung für alles Zusammensein ist und wichtig ist, dass man es zulässt, sich auf die neue Situation einzulassen und nicht nur im Außen schaut. Warum mein Mann meinem Freund den Finger zerquetschte und unsere Scheidung nur 10 Minuten dauerte, das erfahrt ihr in der nächsten Folge Lose to Win. Wenn ihr wollt, abonniert meinen Kanal oder schenkt mir eine positive Bewertung. Und ich habe eine kleine Bitte. Helft mir, meinen Podcast publik zu machen. Vielleicht habt ihr Freunde, Bekannte, die sich gerade trennen oder einen Rosenkrieg führen. Und wenn ich mit meinem Podcast oder mit einer Einzelberatung nur einem einzigen Paar helfen kann, sich gütlich für sich und vor allen Dingen die Kinder zu trennen, dann wäre damit schon wirklich sehr viel erreicht. Und das Thema Trennung mit Kindern oder überhaupt Trennung scheint wirklich ein Tabuthema zu sein oder ein schambehaftetes Thema. Somit ist es umso wichtiger, darüber zu reden, weil Ego-Wichsen versus Kinderherz. Gerne könnt ihr mich kontaktieren unter dweber@hartleiten-coaching.de. So. Oder auch folgt mir bei Facebook unter Heartlight Coaching oder bei Instagram unter dianaweber14114. Ich freue mich über jede Anregung, jede E-Mail, jedes Like, jeden Kontakt, um dieses Herzensthema von mir irgendwie in die Welt zu tragen. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns am nächsten Freitag um 7 Uhr zur nächsten Folge von Lose to Win hören werden. Verliere, um zu gewinnen. Du kannst es auch. Eure Diana.